Willkommen bei der dritten Insel. Ihr Geheimnis erfahrt ihr durch eine kleine Geschichte. Hört gut zu. Dann könnt ihr hinterher unsere Frage beantworten und einen weiteren Buchstaben auf eure Irrfahrt mitnehmen. Hier in der Weimarer Straße lebte eine Arbeiterin. Sie kam 2 Jahre nach der Flut nach Wilhelmsburg. Es war billig. Sie wohnte mit ihrem Verlobten in 2 Zimmern bei einem Ehepaar, das keines war. Der Vermieter hatte die Stelle seines im Krieg verschollenen Bruders eingenommen. Er und seine Schwägerin wollten die Wohnung nicht verlieren, also lebten sie zusammen. Aber sie hatten nicht genug Geld. Deshalb vermieteten sie unter, an die Arbeiterin und ihren Verlobten. Für die beiden gab es keine Küche. Sie hatten nur eine Kochplatte in einem der Zimmer, immerhin hatten sie eine eigene Toilette. Bevor die Arbeiterin in diese Straße zog, wohnte sie neben der Fabrik, die sie in Istanbul angeworben hatte, dem Metallwerk A. Bockmann in Hamburg-Langenhorn. Das war in der Essener Straße 108. Zunächst wunderte sie sich, wie leicht sie das Geld verdienen konnte. Sie musste einfach die Verschlüsse auf die Tuben schrauben. Nur das Stehen fiel ihr schwer. Sie war 17. Offiziell aber schon 19, sonst hätte sie nicht nach Deutschland kommen dürfen. Beim Arbeitsamt wurde sie von einem deutschen Arzt untersucht. Mit vielen Frauen in einem Raum, alle nackt. Einige haben sich geweigert und sind gleich wieder gegangen. Sie blieb. Ihr war es zwar peinlich, so nackt vor dem Arzt zu stehen, während der ihr in den Mund schaut, ob die Zähne auch gut sind, aber sie wollte zu ihrem Verlobten. Sie wollte nach Deutschland, dass sie sich wie das Amerika des Hollywood-Kinos vorstellte, alles voll automatisiert. Ihre Enttäuschung war groß, als sie nach Hamburg kam. Nach einem Jahr wollte sie besseres Geld verdienen und bewarb sich bei Paulsen als Näherin. Aber sie war keine Näherin. Sie war nur ein einfaches Mädchen. So hat sie erstmal als Kettlerin angefangen, ganz einfache Arbeit. Um mehr Lohn zu verdienen, lernte sie abends nach der Schicht Näherin. Das war ihr Glück. Denn zu dieser Zeit gab es kaum Unterstützung für Menschen wie sie. Weder zum Deutschlernen noch zur Fortbildung. 13 Jahre hat sie dann als Näherin gearbeitet. Paulsen war in der Kaffermacherei untergebracht. Im obersten Stockwerk vom Springer Verlag. Das ist da beim Gänsemarkt um die Ecke. Die Ölkrise führte zu Massenentlassungen. Auch in ihrer Firma. Sie lagerte die Arbeit nach China aus. Dort ließ sich noch viel billiger produzieren. Die Arbeiterin fand schnell neue Arbeit. Bei der Burgstraße. Umweltschutztücher in allen Größen aus Kunststoff, die Abwässer filtern. Das war schwere Arbeit. Die großen Tücher mussten gedreht werden. Immerhin gab es mehr Geld. Sie lebte inzwischen allein mit ihrer Tochter. Hier gleich um die Ecke in der Währingstraße. Sie war von ihrem Mann weggezogen, es ging nicht mehr zusammen. Eines Tages fragte sie der Schulleiter von der Schule ihrer Tochter, ob sie als Dolmetscherin im Ortsamt arbeiten möchte. Sie hat gesagt, dass es nett sei, dass er an sie gedacht habe, aber sie könne sowas nicht machen. Sie arbeitete als Näherin. Was sollte sie zwischen Aktenordnern? Aber der Schulleiter bestand darauf, dass sie sich das einmal anschauen solle. Im Ortsamt wurde eine Frau gesucht, die keinen Hochschulabschluss hatte, die mit den Leuten reden konnte und in Wilhelmsburg wohnt. Sie wurde ausgebildet als Sozialberaterin. Nach dem Büro saßen dann immer schon welche bei ihr in der Wohnung, die nicht zum Ortsamt kommen wollten, aber Beratung brauchten. Die ersten Jahre beim Suchen von Wohnungen, später und heute meist beim Suchen von Arbeit. Was sollte sie machen? Sie konnte die Menschen ja nicht einfach vor die Tür setzen. Als ihre Tochter alt genug war, zog sie aus Wilhelmsburg fort. Der Buchstabe, den ihr von dieser Insel mitnehmen könnt, ist in den beiden Firmennamen enthalten, bei denen die Arbeiterin zuerst in Hamburg gearbeitet hat. In der ersten Firma ist der gesuchte Buchstabe zweimal direkt hintereinander enthalten. In der zweiten, es war die Näherei, nur einmal, aber in derselben Position wie im ersten Namen. Habt ihr ihn schon? Im ersten Namen zweimal direkt hintereinander. Im zweiten einmal, aber in derselben Position. Wenn ihr es noch nicht wisst, hört euch die Geschichte noch einmal an. Wir wünschen euch weiterhin viel Glück.